Da bin ich wieder. Hi, Onkel. Erzähl schon. Hast du tatsächlich etwas geerbt? Lass mich erst mal setzen. Ich habe Hunger. Morgen bist du wieder mit dem Kochen dran. Ich habe dich heute nur ausnahmsweise vertreten. Tja, das ist schon eine seltsame Geschichte. Ich kannte Billy Ford ja kaum und wir sind uns seit über 20 Jahren nicht mehr begegnet. Außer mir waren bei der Testamentseröffnung noch ein Mann und eine Frau anwesend. Auch sie hatten Billy schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Seinen gesamten Besitz vermachte Billy der Stadt Rocky Beach und uns dreien hat er jeweils eine kleine Kiste hinterlassen. Die Frau bekam einen langen, schmalen Kasten, der Mann einen Schuhkarton großen Behälter und ich das hier. Eine kleine Schachtel. Du hast sie doch schon geöffnet. Ich muss gestehen, dass ich das getan habe. Und? Wollt ihr es sehen? Frag nicht so scheinheilig. Wenn du die Kiste nicht sofort öffnest, werde ich nie wieder für dich kochen. Na schön, aber seid nicht zu enttäuscht. Oh mein Gott. Kein Grund zur Euphorie. Wir sind nicht im Besitz des größten Diamanten der Welt oder dergleichen. In der Kiste lag nämlich ein Brief. Hier, Justus. Lies selbst. Mein lieber Titus, du wunderst dich bestimmt unter so ungewöhnlichen Umständen von mir zu hören. Und nun kann ich nicht mal ein Lebenszeichen von mir geben. Und ich muss dich noch einmal enttäuschen. Der eindrucksvolle rote Stein ist leider nichts weiter als Glas und daher so gut wie wertlos. Nur aus Glas? Die dritte Enttäuschung ist, dass du ihn nicht behalten darfst. Bitte gib ihn an Beanie weiter. Als Dank für deine Mühen liegen diesem Brief $100 bei. Grüße Beanie von mir, Billy Ford. Ein wertloser Stein, den du abgeben musst. Billy Ford hat mir immerhin $100 vermacht. $100? Ein armseliges Erbe. Damit wollte er doch nur sicher gehen, dass du diesem Beanie den Stein gibst. Wer ist das überhaupt? Das ist das Merkwürdigste an der Sache. Ich kenne keinen Beanie. Soll das heißen, du weißt gar nicht, für wen der Stein bestimmt ist? Genau. Vielleicht hat Billy mich verwechselt. Ich möchte ihm ja gerne seinen letzten Wunsch erfüllen. Aber bin nicht sehr scharf darauf, meine Zeit mit der Suche nach einer Person zu vertun, die ich nicht kenne. Wäre das nicht etwas für euch, Detektive? Vielleicht könnt ihr diesen Beanie ausfindig machen. Na, so ganz ohne Anhaltspunkte dürfte das schwierig werden. Aber du hast recht. Und wertlos kann der Stein nicht sein. Sonst wäre er nicht an eine bestimmte Person vererbt worden. Vielleicht ist es nicht das Material, sondern die Verarbeitung. Hier ist ein Lufteinschluss in der Mitte. Möglicherweise ist es ein kunsthandwerkliches Meisterstück. Als Justus, Bob und Peter von der Erbschaftssache berichtete, waren sie ebenfalls interessiert. Und Bob stieß bereits am nächsten Tag auf Neuigkeiten, die er nun in der Zentrale berichtete. Hier, Freunde, im Lokalteil der LA Post. Geheimnis um Professor Dr. Bill Ford. Bei der Abwicklung der Erbschaftsangelegenheiten tauchten Papiere auf, die beweisen, dass Billy Ford nicht der echte Name des Verstorbenen ist. Soll das heißen, dass Billy Ford gar nicht tot ist? Nein, nein. Der Tote ist Billy Ford. Aber er hat vor 30 Jahren seine Identität geändert. Früher hieß er William Benson und lebte in Afrika, ja? Dann zog er nach Kalifornien und verschwand hier von der Bildfläche und tauchte als Billy Ford wieder auf. Weiß man, was er in Afrika gemacht hat? Na, das ist leider nicht bekannt. Aber pass auf, es kommt noch besser. In sein Haus ist letzte Nacht eingebrochen worden. Ist etwas gestohlen worden? Na, das ist noch nicht raus. Auf jeden Fall wurde das Haus durchwühlt. Dies könnte darauf hindeuten, dass der oder die Täter etwas Bestimmtes gesucht haben. Schon möglich. Dürfen wir den Stein denn auch mal sehen? Ach so, sicher. Hier in der Schachtel ist er. Boah, Wahnsinn. Das Licht bricht sich in 1000 Facetten. So stark, dass er zu glühen scheint. Das soll nur Glas sein? Das steht zumindest in dem Brief, ja. Aber du hast recht, wir sollten das von einem Juwelier überprüfen lassen. Ja, schön und gut, aber ich finde, wir sollten unseren eigentlichen Auftrag nicht vergessen. Schließlich wollen wir diesen Beanie ausfindig machen. Und zwar über die anderen Erben. Der Notar müsste ihren Namen wissen. Fällt das nicht alles unter Datenschutz? Das werden wir rausfinden. Ich schlage vor, wir fangen gleich hin und auf dem Weg suchen wir den Juwelier auf und legen ihm den Stein vor. Guten Tag. Guten Tag, die jungen Herren. Tag. Hallo. Wir möchten Sie gerne etwas fragen. Wir haben hier einen Stein. Mein Onkel sagt, er sei aus Glas, doch wir bezweifeln das. Ja. Erstaunliche Arbeit. Was ist es? Ja. Es ist gefärbtes Bleikristall. Also Glas im weitesten Sinne. Bleikristall besteht aus Kristallglas und 22% Blei. Es ist weicher als normales Glas und glänzt viel stärker. Bemerkenswert ist die Verarbeitung dieses Stücks. Das Glas wurde mundgeblasen, daher auch der Lufteinschluss in der Mitte. Verarbeitet wurde es danach kunstvoll mit der Hand. Zudem scheint der Stein recht alt zu sein. Wie alt würden Sie schätzen? Oh, das ist schwer zu sagen. Vielleicht so 100 Jahre. Aha, dann ist er wertvoll. Wertvoll? Das ist ein relativer Begriff. Er ist kein Vermögen wert. Ich würde euch sagen, wir $50 dafür geben. Nein, danke. Wir wollen ihn nicht verkaufen. Vielen Dank, Sir. Sie haben uns sehr geholfen. Dr. Stephen Robinshaw, Notar. Hier sind wir richtig. Hey, den schnapp ich mir! Was ist denn jetzt los? Hast du es denn nicht gesehen? Da kam gerade eine maskierte Gestalt aus dem Fenster. Da! Sie klettert über den Zaun! Na warte! Was hast du auf meinem Grundstück zu suchen? Sir, ich habe einen Einbrecher verfolgt. In meinem Haus ist niemand eingebrochen. Ich meine ja auch nicht Ihr Haus, sondern... Verschwinde! Oder soll ich erst den Hund auf dich hetzen? Schon gut. Du hast ihn also nicht erwischt. Schade. Naja, kümmern wir uns um Mr. Robinshaw. Hey, Kollegen. Die Tür ist nur angelehnt. Dann mal hinein in die gute Stube. Mr. Robinshaw? Mr. Robinshaw! Vorsicht, Jungs, hinter dir! Der hat einen Baseballschläger. Aber du bist ja gar nicht... Aber ihr seid ja gar nicht der Einbrecher. Nein, Sir. Ich bin Justus Jonas und das sind meine Freunde Peter Shaw und Bob Andrews. Aber wir haben den Einbrecher gesehen. Peter hat ihn sogar verfolgt, aber leider nicht erwischt. Ich bin Stephen Robinshaw. Diese Begrüßung tut mir leid, aber ich dachte, der Kerl würde zurückkommen. Was ist denn passiert? Ich war gerade im oberen Stockwerk, als ich ein Geräusch hörte. Ich ging nach unten und sah, wie jemand meine Akten durchwühlte. Ich lief zu ihm, da schlug er mich mit dem Briefbeschwerer nieder. Als ich wieder zu mir kam, war der Mann verschwunden. Ich rief die Polizei und dann hörte ich jemand im Flur, aber das wart ja nur ihr. Was führt euch denn her? Eine Frage. Mein Onkel war einer der Erben von Mr. Ford, Titus Jonas. Ja, richtig. Worum geht es denn? Bei der Erbschaft hat es eine Art Verwechslung gegeben. Mein Onkel muss sich nun mit den anderen Erben in Verbindung setzen. Können Sie uns die Namen geben? Tut mir leid, es geht nicht ohne weiteres. Wissen Sie eigentlich schon, was der Einbrecher gestohlen hat? So weit bin ich noch nicht gekommen. Könnten Sie einmal nachschauen, ob die Akten über Mr. Ford noch da sind? Meinst du, dem Einbrecher ging es darum? Du hast recht. Die Akte über Mr. Fords Erbschaft fehlt, wie... Das wird die Polizei sein. Justus, Jonas und seine Kollegen. Hoffentlich ist das ein Zufall. Tag, Inspektor. Ich weiß noch nicht, ob es ein Zufall ist. Sie kennen die Jungs, Inspektor? Das kann man wohl sagen. Und wenn Sie etwas von ihnen wissen wollen, können Sie ihnen die Informationen geben. Können Sie sich vielleicht noch an die Namen der Erben erinnern? Nein, ich habe mit so vielen Menschen zu tun. Ohne meine Unterlagen kann ich leider gar nichts machen. Falls Sie sich doch noch erinnern sollten, würden Sie uns dann bitte anrufen? Hier ist unsere Karte. Auf Wiedersehen. Jetzt haben wir schon zwei Einbrüche. Und ein Verdacht beginnt sich zu erhärten. Du meinst, es geht um den Stein? Ja, könnte sein, dass der Einbrecher es auf eines der Kästchen abgesehen hat. Oder sogar auf alle drei. Wenn wir nur wüssten, was in den anderen beiden Kästen war. Das werden wir so schnell nicht in Erfahrung bringen. Ja, aber bis nächsten Mittwoch sollten wir den Fall schon gelöst haben. Weil dann ist auch die Sonnenfinsternis und die will ich genießen, ja? Sowas erlebt man schließlich nicht alle Tage. Statistisch gesehen erleben das die meisten Menschen sowieso nur höchstens einmal in ihrem Leben. Daher bin ich auch dafür, dass wir den Fall bis Mittwoch lösen. Aber wie könnten wir die Erben ausfindig machen? Wir könnten Mr. Fords Kollegen von der Universität aufsuchen. Vielleicht wissen die, mit wem er befreundet war. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ich hatte allerdings an etwas anderes gedacht. An einen alten Trick. Was für ein Trick? Etwas, das wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Obwohl wir damit immer erfolgreich waren. Die Telefonlawine. Ja. Oh, gar keine so schlechte Idee. Wir könnten fragen, ob jemand die echten Erben von Billy Ford kennt. Wenn genügend Leute mitmachen, müsste es klappen. Ja, gute Idee, Bob. Die alten Tricks sind doch immer die besten. Also gut, lassen wir die Telefonlawine rollen. Wer fängt an? Mitten in der Nacht wachte Justus auf. Ein Geräusch hatte ihn geweckt. Das ist da. Kein Zweifel. Ein Fremder war im Haus. Vorsichtig stieg er aus dem Bett und schlich zur Treppe. Da bemerkte er den Schein einer Taschenlampe, der in den Flur fiel. Justus ging so leise wie möglich die Treppe hinunter. Plötzlich flog die Tür zu. Justus stürzte vor, öffnete sie ruckartig und sprang in den Raum. Niemand war da. Doch das Fenster stand offen und die Türen sämtlicher Schränke. Alle Schubladen waren aufgezogen. Zum Glück haben Mathilda und Titus nichts bemerkt. Du hast nicht die Polizei geholt? Das war doch ein handfester Einbruch. Es ist unser Fall. Außerdem war das, worauf der Einbrecher es abgesehen hatte, nicht im Haus, sondern in der Zentrale. Meinst du den Stein? Ja. Der Dieb hat durch den Notar die Adresse erfahren und ist dann hier eingestiegen, um den Stein zu stehlen. Ja, ich hoffe nur, dass wir diesen Beanie bald finden. Hoffentlich war unsere Telefonlawine erfolgreich. Apropos Telefonlawine. Ich hatte so einen Typ aus der Parallelklasse gefragt, ob ich nicht dieser Peter Shaw sei. Er hätte sein dämliches Gesicht sehen sollen. Hey, ein Anruf. Sie haben eine neue Nachricht. Hallo, hier ist Tim Conrad. Wenn ich das richtig verstanden habe, sucht ihr jemanden, der mal eine Erbschaft gemacht hat. Also meine Tante hat vor ein paar Jahren mal ein paar Teppiche geerbt. Also wenn euch das was nützt, dann könnt ihr ja mal zurückrufen. Meine Telefonnummer ist 43651. Bis dann. Na, die Telefonlawine ist ein bisschen wie stille Post spielen. Man weiß nie, was am Ende bei den Leuten ankommt. Justus Jonas von den drei Detektiven? Guten Tag, hier ist Mrs. Hansen. Du suchst die Erben von Mr. Ford? Ja, richtig. Wissen Sie etwas darüber? Ich selbst bin eine der Erben. Worum geht es denn? Wir möchten wissen, was Mr. Ford Ihnen vererbt hat und ob etwas Ungewöhnliches bei Ihnen passiert ist. Es ist tatsächlich etwas passiert. Aber um deine erste Frage zu beantworten, Mr. Ford vererbte mir ein gläsernes Ding. Es sah aus wie die Klinge eines Schwertes, nur hatte es keinen Griff. War es rot? Nein, ganz farblos, wie Glas eben. Das Merkwürdigste war, dass ich es an jemanden weitergeben sollte. Ach, heißt er zufällig Beanie? Beanie? Nein, ich sollte es an Benjamin Whitehead weitergeben. Das war ein flüchtiger Bekannter von Mr. Ford und mir. Mein Onkel war auch einer der Erben und er soll sein Erbe an einen Beanie weitergeben. Könnte Mr. Whitehead Beanie sein? Das weiß ich nicht. Wir kannten uns nur flüchtig. Könnten Sie uns seine Adresse geben, damit wir ihn fragen können? Ja, gerne. Moment. Hier. Sutton Place 73, Santa Barbara. Vielen Dank, Mrs. Hansen. Und was ist bei Ihnen jetzt geschehen? Bei uns ist letzte Nacht eingebrochen worden. Jemand hat alle Schränke durchwühlt. Aber nichts ist gestohlen worden. Was wisst ihr darüber? Nicht viel. Wenn wir weitergekommen sind, erstatten wir Ihnen Bericht. Jetzt werden wir Mr. Whitehead einen Besuch abstatten. Heute Abend hat das keinen Zweck. Mr. Whitehead gehört eine Textilfabrik. Und freitags treffen sich die großen Tiere der hiesigen Geschäftswelt. Ihr müsst es morgen versuchen. Schade. Aber vielen Dank für Ihre Hilfe. Das war sehr nett von Ihnen. Nichts zu danken. Bis dann. Bis dann. Tja, Kollegen, ich würde sagen, statten wir Mr. Whitehead morgen einen Besuch. Gut, einverstanden. Hi, Just. Hi. Na, Kollegen, ausgeschlafen? Naja, ausgeschlafen. Hast du den Stein? Der ist noch in der Zentrale. Moment. Nein! Was ist los, Justus? Das Schloss. Jemand hat das Schloss geknackt. Der Stein ist weg. Ja, bitte. Sind Sie Mr. Whitehead? Nein. Was gibt es denn, Ben? Diese drei Jungen möchten sich sprechen, Sir. Worum geht es? Guten Tag, Mr. Whitehead. Es geht um Bill Fords Erbschaft. Kommt herein, wir setzen uns auf die Terrasse. Oh ja. Eine herrliche Aussicht haben Sie hier, Mr. Whitehead. Mein Onkel erbte ein Kästchen, dem ein Brief beilag, der ihn anwies, den Inhalt an Beanie weiterzugeben. Sind Sie das? Ja, genau, so nannte Billy mich. Wer ist denn dein Onkel? Titus Jonas. Ach, der Mann von der Tankstelle. Ja, aber das ist lange her. Mittlerweile hat er einen Trödelladen. Können Sie uns sagen, was dieses Versteckspiel sollte? Wenn Mr. Ford Ihnen etwas vererben wollte, warum hat er es dann nicht direkt getan? Ja, weil er ein Scherzbold war. Ich war selbst erstaunt, als Mrs. Hansen und Mr. Marks hier mit dem Erbe auftauchten. Aber das war Billys Art. Er tat nie etwas auf direktem Weg. Was war denn das Erbe von Mr. Marks? Harmloser Kitsch, nichts weiter. Und was hat euch dein Onkel mitgegeben? Der Gegenstand ist uns leider letzte Nacht gestohlen worden. Der Stein wurde gestohlen? Sie wissen, dass es ein Stein war? Ja, ich weiß, was Billy mir zukommen lassen wollte. Aber wieso ist er gestohlen? Letzte Nacht ist bei uns eingebrochen worden. Der Dieb hat nur den Stein mitgenommen. Was hat es mit dem Stein auf sich? Das weiß ich nicht. Es ist eigentlich ein wertloser Stein. Für Sie scheint er aber sehr wichtig zu sein. Ja, es ist eine Art Sammlerstück. Billy hatte es aus Afrika mitgebracht. Ich fand ihn schön und wollte ihn ihm abkaufen, aber er ließ sich nicht darauf ein. Der Einbrecher dachte wohl, der Stein sei wertvoll. Ach, das Ganze muss ein dummer Zufall sein. Das glaube ich nicht. Es gab noch zwei andere Einbrüche. Beim Notar und bei Mrs. Hansen. Und bestimmt hatte auch Mr. Marx unerwünschten Besuch. Was steckt dahinter? Ich weiß es nicht. Dürfen wir die anderen Gegenstände mal sehen? Na schön. Kommt mit. Hier im Arbeitszimmer liegen sie. Ein Schwert. Und das scheint ein Griff zu sein. Wenn man die Teile zusammensetzt, ist es ein richtiges Schwert. Nur funktioniert das nicht. Es gibt keine Möglichkeit, die beiden Teile zu verbinden. Das Mittelstück fehlt. Der Stein? Richtig. Die drei Objekte bilden ein Schwert. Aus welchem Material sind Klinge und Griff? Bleikristall, also nicht sehr wertvoll. Trotzdem muss es einen Grund geben, warum jemand daran interessiert ist. Ich schlage vor, dass wir uns darum kümmern. Ihr? Was meinst du damit? Hier ist unsere Karte. Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. So, Detektive. Meint ihr das ernst? Wir konnten schon eine ganze Reihe von Fällen lösen. Na schön, ihr könnt es ja versuchen. Aber lasst die Polizei aus dem Spiel. Wie Sie meinen, Sir. Na, dann verabschieden wir uns jetzt. Na schön. Es war nett, euch kennengelernt zu haben. Wiedersehen. Dieser Typ ist höchst merkwürdig. An dem ist irgendwas faul. Glaube ich auch. Und er ist nicht der Einzige. Da war noch dieser Butler Ben. Ich glaube, er hat uns die ganze Zeit über belauscht. Also gleich zwei höchst undurchsichtige Personen. Und? Wie machen wir weiter? Ich schlage vor, dass wir Mr. Marx aufsuchen. Wenn auch bei ihm eingebrochen wurde, hat der Kerl vielleicht eine Spur hinterlassen. Und wir könnten uns um Billy Ford selbst kümmern. Vielleicht war schon zu seinen Lebzeiten jemand hinter dem Schwert her. Er war doch Professor an der Uni von L.A. Vielleicht weiß ein Kollege mehr über ihn. Justus Jonas von den drei Detektiven? Newton Street 16. Dort findet ihr den Stein. Seid vorsichtig. Was war das? Habt ihr die Stimme erkannt? Nein. War das jetzt ernst gemeint? Naja, es weiß doch kaum jemand, dass wir den Stein suchen. Und die, die es wissen, die wollen ihn selbst finden. Dann könnte es eine Falle sein. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Wir müssen zur Newton Street. Und wann willst du dorthin? Doch nicht etwa jetzt? Nein. Aber heute Nacht. Die Newton Street lag in einer recht noblen Gegend. Kurz nach Mitternacht parkte Bob den Käfer in einer Seitenstraße. Sehen wir uns das Haus mal aus der Nähe an. Vorsicht, runter! War doch bloß der Bewegungsmelder. Wie kommen wir ans Haus ran, ohne dass das Licht angeht? Wenn wir uns ganz am Rand des Grundstücks bewegen, dann dürfte das Licht nicht anspringen. Na schön, dann los. Hier über die Mauer. Ein Auto kommt, duckt euch. Sei gegrüßt, Mary. Bist du allein? Sei gegrüßt. Jeffrey telefoniert noch im Wagen. Lass die Tür offen. Peter warf einen kurzen Blick zum Auto. Dann sprang er plötzlich auf und stürzte auf den Eingang des Hauses zu. Peter! Ist der verrückt geworden? Wir müssen... Gar nichts. Wir bleiben hier. Es reicht, wenn einer von uns vom Teufel geritten wird. Erst als Peter im Eingangsraum stand, wurde ihm klar, was er getan hatte. Plötzlich ging das Licht draußen wieder an. Das musste Jeffrey sein. Schnell versteckte Peter sich im Kellereingang. Wir sind vollzählig. Der Stein ist wieder aufgetaucht. Das ist ein Zeichen. Jahrelang war das Schwert verschollen und nun, kurz vor der Vereinigung von Tag und Nacht, taucht es wieder auf. Zeigst du ihn uns? Ja, kommt mit in den Keller. Oh nein. Peter blieb nur ein Weg. Der Weg nach unten. Hier, nimm die Kerzen. Im Namen des Schwertes, verbeugt euch! Der Stein, nach so vielen Jahren, endlich. Er ist Wegbereiter für die Wiedergeburt des Schwertbundes. Wenn der Tag und die Nacht sich vereinen, wird das brennende Schwert in Flammen stehen. Und das Feuer der Macht ist die Waffe für den Bund des Schwertes. Aber wir haben das Schwert noch nicht. Nur den Stein. Und wir haben nur noch 4 Tage Zeit. Richtig. Wir müssen jetzt all unsere Kraft dafür einsetzen, das brennende Schwert vollständig zu bekommen. Die 3 Jungs scheinen mehr zu wissen. Wir sollten sie beobachten lassen. Ja, wenn es uns nicht gelingt, das Schwert zusammenzusetzen, müssen wir wieder Jahrzehnte warten. Du hast recht. Der Stein ist hier sicher. Lasst uns auch die anderen Teile in Sicherheit bringen. Das war knapp. Wo ist denn mein Feuerzeug? Ah, wo ist der Stein? Vielleicht unter dem Tuch da. Boah, die verehrt das Teil tatsächlich wie eine Gottheit. Auf einem Samtkissen. So, in die Tasche damit. Ich habe meinen Tennisball dabei. Den lege ich hinter das Tuch, dann werden sie das Fehlen nicht so schnell bemerken. Und jetzt weg hier. Ihm ist bestimmt was passiert. Sie haben ihn garantiert entdeckt. Was machen wir denn jetzt? Wir werden gleich klingeln, wenn er nicht bald wieder auftaucht. Sag mal, bist du... Cool bleiben, ich bin's nur. Oh Mann! Peter! Peter, wo warst du? Ja, weißt du doch, da drin. Lass uns erstmal abhauen. Okay. Nicht lieber als das. Also, wir haben es mit einer knallharten Sekte zu tun. Sie haben den Stein richtig angebetet. Ja, die werden sicher fuchsteufelswild, wenn sie merken, dass er weg ist. Sie wissen ja zum Glück nicht, wer ihn hat. Noch nicht. Was hat es nur mit diesem komischen Schwert auf sich? Da faseln die irgendwas von Macht, aber was kann ein Glasschwert schon für eine Macht haben? Das werden wir morgen herausfinden. Und zwar bei Mr. Whitehead. Mr. Whitehead erwartete sie am nächsten Tag erneut auf der Terrasse. Ich bin erfreut, euch so schnell wiederzusehen. Ihr bringt mir hoffentlich gute Nachrichten. Wir haben den Stein. Was? Sie werden ihn bekommen, vorausgesetzt, sie sagen uns die Wahrheit. Ich verstehe nicht ganz. Sie wissen mehr über den Stein. Warum sind alle möglichen Leute hinter ihm her? Und was hat das Ganze mit einem brennenden Schwert zu tun? Also schön. Billy vertraute mir eines Tages ein Geheimnis an. Er kam in Afrika einer Sekte namens Bund des Schwertes auf die Spur, die ein Schwert aus Glas verehrte. Sie versprach sich von dem Schwert wohl irgendeine Macht, die aber nur aktiviert werden konnte, wenn es in einem bestimmten Augenblick zusammengesetzt wurde. Dann würde es anfangen zu brennen. Dieser Augenblick war die Vereinigung von Tag und Nacht. Vereinigung von Tag und Nacht? Was hat das zu bedeuten? Eine Sonnenfinsternis. Sonnenfinsternis? Die Sonnenfinsternis? Die ist in 4 Tagen. 1962 stand in Afrika auch eine Sonnenfinsternis bevor. Doch Billy gelang es, das Schwert zu stehlen. Ich vermute, dass er seinen Namen geändert hat, um unentdeckt zu bleiben. Warum hat er das Schwert nicht einfach zerstört? Billy sagt mir, dass es seine Macht nur dann verlöre, wenn es ebenfalls zu einer Sonnenfinsternis zerstört würde. Ach so. Ich möchte gar nicht wissen, was passiert, wenn der Sekte das Schwert in die Hände fällt. Daher habe ich euch auch nicht die Wahrheit gesagt. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Jetzt kennen wir ja die Umstände. Hier haben sie den Stein wieder. Verstecken sie das Schwert gut. Oder noch besser, zerstören sie es sofort. Ich weiß nicht. Billy sprach mit solcher Eindringlichkeit, dass ich es besser erst zerstöre, wenn die Sonnenfinsternis wirklich eingetreten ist. Ich werde lieber noch 4 Tage warten. Also Leute, dieser Fall ist irgendwie noch nicht geklärt. Wir haben den Stein zwar überreicht, aber es bleiben noch so viele Fragen offen. Hast recht. Ich würde gern mehr über das brennende Schwert herausfinden. Meinst du kannst da was recherchieren? Ja klar. Ich werde mich gleich morgen an die Arbeit machen. Am nächsten Tag fuhr Bob zur Bibliothek und sah unter Bund des Schwertes nach, doch nur in einem Buch wurde er fündig. Der Autor war Dr. Ken Wright, der an der Universität von Los Angeles unterrichtete, und so war es für Bob nur naheliegend, ihn direkt aufzusuchen. Er hatte Glück. Dr. Wright war in seinem Büro und hatte Zeit für ihn. Was kann ich für dich tun? Ja, es geht um dieses Buch hier. Es ist schon einige Zeit her, dass ich es geschrieben habe. Was interessiert dich denn genau? Es geht mir speziell um den Bund des Schwertes. Können Sie mir etwas über die Geschichte der Sekte erzählen? Nun, sie entstand wohl, als die Europäer nach Afrika einfielen und mit der Götterwelt konfrontiert wurden. Dadurch wurden viele Geschichten neu ausgelegt und so entstand die Sage vom brennenden Schwert. Es gehörte einmal 2 Göttern. Der eine war Herrscher über den Tag und der andere wachte über die Nacht. Und als ihre Zeit gekommen war, legten sie all ihre Kraft in das Schwert und zerbrachen es, damit nur der sich diese Kraft zunutze machen konnte, der es zusammenfügte, wenn Tag und Nacht sich vereinten. Na, damit wurde wohl eine totale Sonnenfinsternis umschrieben. Ja. Das Schwert tauchte irgendwann im afrikanischen Staat Ndalu auf, der damals noch unter europäischer Herrschaft stand. Die Anhänger verehrten es, doch 1960 erlangte Ndalu die Unabhängigkeit und der Bund wurde zu einer rassistischen Sekte. Die Mitglieder, fast ausschließlich Weiße, glaubten, Ndalu mit der Macht des Schwertes zurückerobern zu können. Sie warteten auf die nächste Sonnenfinsternis, die im Juli 1962 stattfand. Doch kurz vorher verschwand das Schwert. Angeblich hat es ein ehemaliges Mitglied gestohlen. Der Bund löste sich auf und nur ein paar verfolgten den Dieb bis hierher nach Kalifornien, unter ihnen der Anführer der Sekte. Dieser starb jedoch kurz darauf und da ihr Gesetz besagt, dass nur derjenige das neue Oberhaupt der Sekte werden kann, der das Schwert besitzt und vereint, hatte die Sekte keinen Halt mehr. Moment, heißt das, dass die Sekte sich aufgelöst hat? Das glaubten viele, bis sie Ende der 60er Jahre noch einmal von sich reden machte. Ein Sektenmitglied entpuppte sich als Spitzel, das sich eingeschlichen hatte, um sie von innen heraus unschädlich zu machen. Doch seine Tarnung flog auf und aus Angst vor Rache beging er Selbstmord. Selbstmord? Ja, und das Schwert? Hatte es wirklich, magische Kräfte? Magische Kräfte? im herkömmlichen Sinne vielleicht nicht. Doch der Glauben ist auch eine Art Magie. Denn er veranlasst Menschen, Dinge zu tun, die sie sonst niemals tun würden. Aber jetzt ist doch niemand mehr da, der den Glauben missbrauchen könnte, oder? Das stimmt nicht ganz. Beim Schwertbund gibt es neben dem unantastbaren Herrscher noch den Bewahrer. Bewahrer, okay. Er ist Hüter alter Geheimdokumente, die die religiösen Gesetze festhalten. Außerdem fungiert er als Stellvertreter für den Anführer. Es gäbe also schon noch jemanden, der den Glauben missbrauchen könnte. Wenn das Schwert bei einer Sonnenfinsternis zusammengesetzt wird, Dann würde es doch nicht wirklich brennen, oder? Natürlich nicht. Aber es ist aus sehr kunstvoll verarbeitetem Bleikristall geschaffen worden. Werden alle Teile zusammengesetzt, bricht der Stein in der Mitte das Licht so, dass es auf die Klinge übertragen wird. Tja, und dann muss es wohl so aussehen, als würde das Schwert brennen. Und wenn das passiert? Was hätte das für Konsequenzen für die Sekte? Derjenige, der das Schwert zusammensetzt, wird das neue Oberhaupt. Und er könnte die Mitglieder negativ beeinflussen. Und was bedeutet das? Im Klartext. Wenn das Oberhaupt der Sekte befiehlt, dass sie etwas gegen Schwarze, Juden, Homosexuelle und andere Minderheiten unternehmen sollen, kann er damit Erfolg haben. Aber diese Menschen, die können doch nicht so dumm sein. Die Menschen sind leider oft sehr dumm. Vielleicht ist das Schwert ja auch zerstört worden. Wäre das nicht das Beste? Vielleicht. Aber die Zerstörung könnte auch die Rache der Sekte heraufbeschwören. Das muss nicht unbedingt zu unserem Besten sein. Tja, das war alles. Aber als ich zurück nach Rocky Beach fuhr... Ich weiß auch nicht. Ich hatte ständig das Gefühl, beobachtet zu werden. Kollegen, wir haben es hier mit einem Fall zu tun, der ein paar Nummern zu groß ist. Das sehe ich genauso. Ich hätte nie gedacht, dass wir so einer unheimlichen Sache auf der Spur sind. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall Mr. Whitehead warnen. Am besten ist es, wenn er das Schwert sofort zerstört. Aber Dr. Wright sagte, dass es nicht unbedingt klug wäre, das brennende Schwert zu zerstören. Wenn die Sekte jemals herausbekommt, dass er das Schwert zerstört hat, dann ist er dran. Aber dann gibt es ja gar keine Lösung für das Problem. Wir müssen auf jeden Fall mit Mr. Whitehead darüber sprechen. Ja, okay. Danach lassen wir aber die Finger von der Angelegenheit, in Ordnung? Guten Tag. Sie sind verbunden mit dem Anschluss von Benjamin Whitehead. Ich bin zur Zeit... Wir probieren es später nochmal. Justus Jonas? Kommt uns nie wieder in die Quere. Sie sind uns auf den Fersen. Was soll man jetzt nur machen? Niemanden mehr in die Quere kommen. Wir sprechen noch einmal mit Mr. Whitehead und danach unternehmen wir gar nichts mehr. Mr. Whitehead war erst am nächsten Tag erreichbar. Die drei machten sich umgehend einen Termin aus und saßen schon bald auf seiner Terrasse. Dass diese Sekte so gefährlich ist, habe ich nicht gewusst. Werden sie es zerstören? Ich meine, jetzt gleich? Ich kann verstehen, dass euch das sehr am Herzen liegt. Aber das Schwert darf nur während der Sonnenfinsternis zerstört werden. Aber das Schwert hat doch gar keine Macht. Es sind die Menschen, die es zu so einem machtvollen Werkzeug machen. Das sagst du. Aber würdest du an meiner Stelle das Schwert zerstören? Brauchen Sie mich noch, Sir? Nein, Ben, danke, Sie können nach Hause gehen. Danke, Sir. Guten Abend, Sir. Auf Wiedersehen. Ihr habt Billy damals nicht gehört. Er hatte solche Angst vor der Sekte. Ganz abgesehen davon sind es nicht mal mehr 24 Stunden bis zur Sonnenfinsternis. Was soll in dieser Zeit noch passieren? Ist es wenigstens in Sicherheit? Das Haus hat eine Alarmanlage, die ich gleich einstellen werde, sobald ihr gegangen seid. Na schön. Dann werden wir jetzt gehen. Wissen Sie denn schon, was genau Sie morgen tun werden? Ich werde das Schwert unschädlich machen. Doch je weniger Genaueres darüber wissen, desto besser ist es für uns alle. Wie Sie meinen. Wo habe ich denn... Verdammt. Ich habe die Autoschlüssel auf dem Gartentisch liegen lassen. Ich hole sie mal eben schnell. Wer kommt denn jetzt? Ja, bitte. Zurück ins Haus, aber schnell. Und keinen Mops. Los, an die Wand. Du auch, Junge. Und rührt euch nicht. Aber Sir, wir... Stauze! Wo ist der dritte von euch? Woher wissen Sie... Das weißt du ganz genau, Junge. Also, raus mit der Sprache. Wo ist der dritte? Er ist nicht hier. Er hatte eine Verabredung mit seiner Freundin. Na schön. Wir wollen das brennende Schwert. Wo ist es? Es ist nicht hier. Ich habe es an einen sicheren Ort gebracht. Los, durchsuch das Haus. Okay. Hier. Hier ist das Schwert. Na also. Damit hätten wir, was wir wollten. Und was machen wir mit den dreien? Wir nehmen sie mit. Los! Ich werde immer hinter euch sein. Mit der Pistole. Wohin bringen sie uns? An den Ort, an dem Tag und Nacht sich vereint. Na schön. Wir wollen das brennende Schwert. Wo ist es? Es ist nicht hier. Ich habe es an einen sicheren Ort gebracht. Los, durchsuch das Haus. Ach so, Mist. Okay. Ich muss mich irgendwo verstecken. Aber hinter den Vorhang. Boah, was zum... Was ist das denn? Eine Geheimtür? Hier. Hier ist das Schwert. Verdammt. Na also, ich hätte das Schwert mitnehmen sollen. Und was machen wir denn dran? Ich muss hier raus. Los. Die geht nicht mehr auf! Verdammt! Da ist ein Lichtschalter. Wo bin ich denn hier gelandet? Das ist eine Art Bibliothek. Mal sehen. Alles handgeschriebene Bücher. Da! Der Bund des Schwertes. Ebenfalls handgeschrieben. Es gibt nur drei Möglichkeiten. Entweder ist Mr. Blank, der Bewahrer, tot und dies war sein Haus. Oder Mr. Blank lebt noch und hat seinen Namen geändert. Entweder Whitehead selbst ist der Bewahrer oder aber sein Butler Ben, der die Bücher an einem Ort versteckt hat, wo niemand sie vermutet. Hier muss es irgendwo einen Beweis dafür geben. Mal sehen. Was haben wir denn hier? Ein alter Reisepass. Ernest B. Blank. Auf dem Foto, das ist ja... Scheinen am Ziel zu sein. Na endlich. So, ihr könnt aussteigen. Ich habe noch nie so helle Sterne gesehen. Und noch nie so einen pechschwarzen und weiten Himmel. Wir sind in der Wüste. Daher stört kein Licht von der Erde die Dunkelheit der Nacht. Davon ist ein Schild. Badwater. Dann stimmt meine Vermutung also. Welche Vermutung? Wo wir sind. Badwater ist ein ausgetrockneter Salzsee und außerdem der tiefste Punkt der Vereinigten Staaten. Wir sind gerade 86 Meter unter dem Meeresspiegel. Badwater liegt mitten in der Mojave-Wüste, im Death Valley, im Tal des Todes. Tal des Todes? Klingt ja sehr einladend. Boah, Mann. Schon 6 Uhr. Bald muss die Sonne aufgehen. Da war doch ein Geräusch. Hallo? Hört mich jemand? Ben! Beeil dich, Junge. Wir müssen ein Unglück verhindern. Nun erzählen Sie mir schon, was los ist. Und wohin fahren wir überhaupt? In die Wüste. Genauer gesagt, ins Tal des Todes. Was? Ins Tal des Todes? Jetzt sagen Sie mir endlich, was hier los ist. Schau mal ins Handschuhfach. Ein Stück Watte? Was ist das? Ein falscher Bart. Und das hier... ist eine falsche Perücke. Dr. Wright! Sie sind Dr. Wright! Richtig. Warum? Seit Jahrzehnten interessiere ich mich für den Bund des Schwertes. Um mehr über ihn zu erfahren, schleuste ich mich in die Sekte ein, doch ich wurde entlarvt. Also täuschte ich einen Selbstmord vor, um vor der Sekte sicher zu sein. Sie waren dieses Todesopfer? Genau. Eines Tages entdeckte ich dann, dass der Bewahrer, der vom Schwertbund verstoßen worden war, noch immer hier lebte. Der Bewahrer, Ernest Blank, ist niemand anderes als... Benjamin Whitehead. Ich weiß. Ja, und mir gelang es, sein Butler zu werden. Ich entdeckte seine geheime Bibliothek und mir wurde klar, dass er sich keinesfalls von der Sekte losgesagt hatte, sondern abwartete, um im richtigen Moment die Macht an sich zu reißen. Ja, aber dafür brauchte er doch das brennende Schwert. Richtig, und das war im Besitz von Billy Ford, der glaubte, dass Whitehead aus der Sekte ausgestiegen sei. Deshalb vererbte er ihm das Schwert, damit er es bei der nächsten Sonnenfinsternis zerstörte. Das hatte Whitehead niemals vor? Nein, er wartete nur auf die Sonnenfinsternis, um mit dem Schwert neuer Herrscher zu werden. Doch bis dahin wollte er sich versteckt halten. Immerhin war er verstoßen worden. Aber dann fand die Sekte heraus, wo das Schwert war und überrumpelte uns. Aber dabei müssen sie Whitehead doch erkannt haben. Vermutlich nicht. Denn viele der heutigen Anhänger waren damals noch gar nicht dabei. Ich fass es nicht. Dann hat Whitehead uns von Anfang an belogen. Warum fahren wir jetzt in die Wüste? Dort werden sich alle Sektenanhänger treffen, um das Schwert zusammenzusetzen. Nun, sie wählten die Wüste, da die Verdunklung der Sonne an diesem Ort am vollkommensten ist. Ich glaube, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Wir hatten Sie im Verdacht, mit der Sekte in Verbindung zu stehen. Naja, damit hattet ihr auch nicht ganz Unrecht. Nur habt ihr mich auf der falschen Seite vermutet. Waren Sie derjenige, der uns den anonymen Tipp gegeben hat, wo der Stein war? Richtig. Und im Nachhinein tut es mir leid. Ich wusste, wer den Stein gestohlen haben konnte und mir lag viel daran, ihn wieder zurückzugewinnen. Denn in den Händen der Sekte war er zu diesem Zeitpunkt noch gefährlicher als in denen von Whitehead. Also rief ich bei euch an. Leider wurde mir zu spät klar, dass ich euch damit in große Gefahr gebracht hatte. Als du dann in der Universität auftauchtest, entschloss ich mich dazu, dir die ganze Wahrheit über den Bund zu erzählen. Denn ich dachte, dass die Geschichte euch so weit abschreckt, dass ihr euch heraushaltet. Ja, wir hätten uns ja auch fast rausgehalten und wollten nur noch mal Mr. Whitehead warnen. Wenn wir nicht bei ihm aufgetaucht wären, wäre das alles nicht passiert. Mann, hoffentlich geht es Justus und Peter gut. Zwei Drittel der Sonne sind schon vom Mond bedeckt. Ich schätze, dass der Mond sich spätestens in einer halben Stunde komplett vor die Sonne geschoben hat. Da vorne ist Stan. Der hat ja eine ganz andere Kutte als die anderen. Er soll wohl der neue Anführer werden. Justus, Peter, ihr müsst mir aufhelfen. Was haben Sie vor? Ich habe einen Plan. Sie sollten denen da besser nicht in die Quere kommen. Helft mir bitte. Ja, schön, wie Sie meinen. Danke. Wenn Tag und Nacht sich vereinen, wird das brennende Schwert in Flammen stehen. Und das Feuer der Macht wird die Waffe für den Bund des Schwertes. Was zum... Ich bin euer Bewahrer. Bitte? Stan kommt auf Whitehead zu. Will er ihn erwürgen? Nein, er reißt ihm das Hemd auf. Ein tätowiertes Schwert. Whitehead hat uns reingelegt. Ja, ich bin der Bewahrer. Und ich werde euer neuer Anführer sein. Im Namen des Schwertes. Wie konnten wir nur so blöd sein? Er hat uns reingelegt von Anfang an. Schneller, Dr. Wright. Fahren Sie doch schneller. Die Sonne ist nur noch eine schmale Sichel. Wenn ich noch schneller fahre, bricht uns der Wagen auseinander. Ich glaube, ich kann es schon sehen. Das muss der Salzsee sein. Was machen wir eigentlich, wenn wir angekommen sind? Ich meine... Wie sollen wir diese Verrückten davon abhalten, das Schwert zusammenzusetzen? Warte es ab. Der Mond hatte nur noch einen winzigen Lichtfleck von der Sonne übrig gelassen und ein paar Sekunden später verschwand auch der. Dann erstrahlte die Korona der Sonne wie ein flammender Kranz. Whitehead fügte den Stein in den Griff ein. Wenn Tag und Nacht sich vereinen, wird das brennende Schwert in Flammen stehen. Es passiert ja gar nichts. Was ist denn jetzt los? Nichts passiert. Das Schwert brennt nicht. Ein Auto kommt. Das ist Bob. Haltet sie zurück. Sie sind hier, um das Ritual zu stören. Halt! Er darf euch keine Befehle geben. Dies ist das falsche Schwert. Besser gesagt, der falsche Stein. Ich habe den richtigen. Ben, gib mir das Schwert. Aber du gehörst nicht zum Bund des Schwertes. Doch. Hier. Und ich werde euer Anführer sein. Denn nur in meiner Hand wird das Schwert brennen. Aber ich... Ja, damit. Wenn Tag und Nacht sich vereinen, wird das Schwert in Flammen stehen. Dr. Wright hielt das Schwert der Sonne entgegen. Das schwache Licht spiegelte sich in dem roten Stein. Sein Leuchten setzte sich über die gläserne Klinge fort und es sah aus, als würden tausend kleine Flammen aufgetanzen. Das Schwert brannte. Es brennt! Das Schwert! Der Befahrer! Oh nein! Zwei Tage später hatten sich die drei Fragezeichen mit Dr. Wright in ihrer Zentrale verabredet. Ich glaube, ich muss euch einiges erklären. Aber genau. Sie haben den Stein durch eine Fälschung ersetzt, um sich selbst zum Anführer der Sekte zu machen. Richtig. Aber um sicherzugehen, dass kein verrückter Extremist die Sekte anführt, musste ich selbst zum Anführer werden. Das war der einzige Weg, die Sekte unschädlich zu machen. Aber sie existiert doch noch immer. Sie ist nicht unschädlich gemacht worden. Ja, aber ich bin nun der Einzige, der ihnen etwas befehlen kann. Nach und nach werde ich sie von ihren extremistischen Ideologien befreien und ihnen den Gedanken der Freiheit und Toleranz nahebringen. Irgendwann werden sie sich von ihrem lebensfeindlichen Glauben lossagen. Und dann wird es im Bund des Schwertes nicht mehr geben. Das hört sich gut an. Meinen Sie auch, dass Ihnen das gelingen wird? Es ist natürlich ein langer Weg, aber ich glaube, dass ich es mit genügend Ausdauer schaffen werde. So, Jungs, ich muss los. Ich werde euch, was die Sekte anbelangt, auf dem Laufenden halten. Danke, Dr. Wright. Bis dann. Bis dann. Wir waren ganz schön naiv. Und wir haben Riesenglück gehabt. Warum naiv? Wir hätten doch nicht ahnen können, dass Whitehead unser Gegner war. Das meine ich nicht. Wir waren dumm, weil wir bisher immer geglaubt haben, mit allen Schwierigkeiten fertig zu werden. Aber diese Geschichte hätte verdammt böse ausgehen können. Und zwar nicht nur für uns. Ja, du hast recht. Wir sollten immer daran denken, dass wir nicht unfehlbar sind. Hallo. Gestern haben wir unsere Neuvertonung der Drei-Fragezeichen-Folge Die drei Fragezeichen und Das brennende Schwert veröffentlicht. Leider dürfen wir diese aber nicht mehr auf YouTube anbieten. Um in den Genuss dieses Hörspiels und all unserer anderen Drei-Fragezeichen-Neuvertonungen zu kommen, besucht doch bitte unsere Homepage fragezeichen.neuvertonung.de. Um weiterhin up-to-date zu bleiben, könnt ihr auch unserer Facebook-Gruppe beitreten oder uns bei Twitter folgen. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung zu diesem Video. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß beim Hören unserer Hörspiele.